Erst einige wichtige Männer aus Israel kamen zu mir. Sie setzten sich vor mich hin. Zweiter, dann sprach Gott zu mir. Dritter, diese Männer lieben falsche Götter. Sie tun böse Dinge. Soll ich ihnen wirklich antworten? Vierter, sag ihnen, Gott spricht zu euch. Wer falsche Götter liebt, bekommt eine Antwort von Gott. Fünfter, Gott will die Herzen der Menschen erreichen. Sie haben Gott verlassen. Sie lieben nur ihre Götzen. Sechster, sagt dem Volk Israel, ändert euer Leben. Geht weg von euren Götzen. Schaut nicht mehr auf böse Dinge. Siebter, jemand verlässt Gott und liebt falsche Götter. Er fragt einen Propheten nach mir. Ich, Gott, antworte ihm selbst, Rasse 8. Ich bin gegen diesen Menschen. Ich nehme ihn aus meinem Volk weg. Dann wisst ihr, ich bin Gott. Neunter, ein Prophet sagt vielleicht falsche Worte. Dann bestrafe ich diesen Propheten. Ich nehme ihn aus meinem Volk weg. Zehnter, beide sind schuld. Der Mann und der Prophet bekommen die gleiche Strafe. Elfter, das Volk Israel soll nicht mehr weggehen. Sie sind mein Volk. Ich bin ihr Gott. Zwölfter, Gott sprach wieder zu mir. Dreizehnter, ein Land tut böse Dinge. Ich schicke Hunger in das Land. Menschen und Tiere sterben. Vierzehnter, drei gute Männer sind dort, Noah, Daniel und Hiob. Sie retten nur ihr eigenes Leben. Fünfzehnter, ich schicke wilde Tiere in das Land. Die Tiere machen das Land leer. Niemand kann dort mehr gehen. Sechzehnter, diese drei Männer sind dort. Sie retten keine Kinder. Nur sie allein bleiben am Leben. Siebzehnter, ich schicke Krieg in das Land. Das Schwert tötet Menschen und Tiere. Achtzehnter, diese drei Männer sind dort. Sie retten keine Kinder. Nur sie allein bleiben am Leben. Neunzehnter, ich schicke eine schwere Krankheit. Ich bin sehr zornig. Menschen und Tiere sterben. Zwanzigster, Noah, Daniel und Hiob sind dort. Sie retten keine Kinder. Sie retten nur sich selbst, Rasse 21. Gott sagt, ich schicke vier Strafen nach Jerusalem. Krieg, Hunger, Tiere und Krankheit kommen. 22. Aber einige Menschen bleiben am Leben. Sie kommen mit ihren Kindern zu euch. Ihr seht ihr Leben. 23. Ihr seht ihr Leben. Das tröstet euch. Dann versteht ihr, ich hatte einen Grund für alles.